Die Formel, Prokop. Wie wird es hergestellt? Hab ich sie ihm verraten? Das Ausmaß dieses Aufgebotes und die Unsicherheit der Lage haben den Bundesrat überdies veranlasst, die eidgenössischen Räte auf Mittwochnachmittag 5 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen, um den General zu wählen und den Bundesrat die erforderlichen außerordentlichen Vollmachten zu erteilen. Zwei Tage später, am 30. August 1939, hat die aus den beiden Kammern der eidgenössischen Räte bestehende Vereinigte Bundesversammlung den Oberbefehlshaber der Armee gewählt. Der Waadtländer Korpskommandant Henri Guisan wird General. Rund 100.000 Mann des Grenzschutzes stehen bereits unter den Waffen. Der Bundesrat regiert mit außerordentlichen Vollmachten, die er von den eidgenössischen Räten empfangen hat. Soll die kleine schweizerische Demokratie handlungsfähig sein, so muss sie jetzt politische Menschen in diesen Zeiten strafen. Was sind ihre Sicherheit, Unabhängigkeit, ihre Neutralität, Wirtschaft, Finanzversorgung, Zusammenhänge, ihre unmittelbaren Aufgaben, die Einigkeit in den Räten, schweizerische Landesausbildung, Frühjahr, Sommer 1939, Tausende ins Bewusstsein gebracht, was jetzt von dem Am 1. September überfallen Deutschland die Türflugzeuge Warschau. England und Frankreich mobilisiert. Faschistische Karten und Kürzen vorläufig. das heißt neutral. Hitler weigert sich, seine Truppen auf Polen zurückzuziehen. Die letzte Chance ist vertan. Polens Bündnispartner lösen ihre Verpflichtungen ein. Am 3. September, 5 Uhr morgens, wird Großbritannien und nationalsozialistischen Deutschland den Krieg. 6 Stunden später folgt Frankreich. Unmittelbar vor der englischen Kriegserklärung sendet der General die Meldung, dass die Machung der Kreisbeschreibung sei. Der Aktivdienst beginnt. Sondern nach innen. Es geht um den Zusammenhalt einer Vielzahl kleiner, unabhängiger Gemeinwesen und es geht um die Ausdehnung der politischen Freiheitsrechte der Mitsprache des Volkes. Diese eigenständige Entfaltung verlangt den dauerhaften und in seiner Dauerhaftigkeit glaubwürdigen Verzicht auf jede internationale Einmischung. Das Ergebnis des Willens zur freiheitlichen Entwicklung und des Verzichts auf äußere Einmischung ist die Neutralität. Mit ihr klammert der schweizerische Kleinstaat sich ein, ohne sich in der Umwelt abzuschließen. Nicht Machtpolitik, sondern tätige Menschlichkeit, das Angebot guter Dienste ist seine Aufgabe. Aber die Neutralität, die sich aus dem Ziel und dem Wesen des Kleinstaats begreift, verlangt keineswegs eine Neutralität der Gesinnung. Der Bürger lebt im Spannungsfeld zwischen der geistigen Freiheit, der außenpolitischen Selbstverständigung und der demokratischen Kleinstaat. Nur einmal zum Eintritt in den Völkerbund, der erfolglose Friedensorganisation der Friedenszeit, reduziert die Freiheit und die Gesinnung. Mitte März 1938 ziehen deutsche Truppen in Österreich ein. 2 Monate später verlangt und erhält der Bundesrat im Völkerbund die ausdrückliche Anerkennung der umfassenden Neutralität. Aber der Schutz bedeutet mehr als eine Militärdiktatur. Die modernen Diktaturen greifen nicht mehr Militärdiktatur an. Der Kampf am 1. Mai 1945, am 2. Mai 1945, et qui mettrait en doute la volonté de résistance du Conseil fédéral ou du général, doit être considéré comme des mensonges de la propagande défaitiste. La consigne est simple, demeurons calmes, corps unis. C'est ainsi que nous resterons les hommes libres. Ich wiederhole, was ich euch schon gesagt habe. Nachrichten, die durch Radio, Flugblätter oder andere Mittel verbreitet werden könnten, und den Widerstandswillen des Bundesrates und des Generals anzweifeln, müssen als Lügen einer defetistischen Propaganda betrachtet werden. Die Parole ist einfach. Bleiben wir ruhig, ganz einig. Auf diese Weise werden wir keine Menschen bleiben. Die Warnung des Generals ist brennend aktuell. Allein im Abschnitt zwischen Basel und dem Bodensee sind zeitweise an die 200 Positionen angesetzt. Zwischen 1939 und 1945 verhaftet die Bundespolizei nicht weniger als 1389 Agenten. Die Militärjustiz verurteilt 789 Personen, 17 Landesgerichte wurden verurteilt. In der schweizerischen Abwehr leisten Männer als persönliche Leidenschaft und Leistung unschätzbare Güter. Am 15. Mai 1945 Truppen als Sicherheit durch. Die Holländische Armee hat gewonnen. Der Bundesrat hat zwei Kämpfen für die Kämpfe und Baltikum abgewonnen. Am 28. Mai wurden die belgischen Waffen vier Tage später die schweizische Luftwaffe mehrfach in Kampf gegen deutsche Bomben und Gaskriege und das Land geführt. Zur Vertretung sind die Schweizer abgeschossenen deutschen Maschinen, Lestören, und Saboteuren streichen angreifen, in Lausanne, Bayern, Wien und Greifenbach Militärflugzeuge zerstören sollen. Aber die Aktion scheiterte und Wachsamkeit. Am selben Tag, den 14. Juni 1940, kehren die Schweizer in den Deutschlandsender Jommen und Wien und Wien. Der Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Möhren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brücken 2, Kurzburg und Lichtenburg. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Sender, nicht bekannt. Der völlige Zusammenbruch der deutschen französischen Front. Zwischen der Schweinekanal und der Maschinenlinie bei Normandie hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Passau zu verteidigen, zunichte gemacht. Dann ist infolgedessen zur offenen Zeit erklärt worden. Nur eben findet der Heimat der südreichen deutschen Truppen in Berlin statt. Vier Tage vor dem Fall von Paris ist Mussolini angesichts der deutschen Erfolge in den Kriegen. Nun findet die Schweiz links von den Achsen mit. Ein General, der die Kader der Armee bis hinunter zu den Bataillons- und Abteilungskommandanten am 25. Juli 1940 zu einem Rapport auf der Rüpelwiese vereinigt, ist der Widerstandswille des ganzen Volkes verkörpert. An diesem Rapport vernehmen die Stabsoffiziere, dass die Armee des ringsumstellten Landes ins Alpengebiet zusammengefasst wird. Das Regie National wird zur bestimmenden Parole. Aber die Schweiz, die nichts will als ihre freie Selbstbestimmung, bleibt für die Herren des Dritten Reiches ein Ärgernis. Sie ist es seit Anbeginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Als Städte des freien Wortes, als Asyl für das andere, das leistige Deutschland, das im Zirkelschauspielhaus eine bedeutende Plattform sind. Verfolgte aufzunehmen, nicht schweizerische Übung durch Jahrhunderte. Seit nach der Bartholomäusnacht im Jahre 1572 fast 2400 Familien in Genf, südlich Zünchen, ist die Eidgenossenschaft die klassische Städte des Asyls. Wird die Not Verfolgte sichtbar, rebellieren die Besten des Volkes gegen amtliche Kleinmut. Ich grüße dieses schöne, stattliche Land, die Stadt. Sagt Thomas Mann 1935 in Zürich, wo er seinen 60. Geburtstag gegeben. Und der Nobelpreisträger von 1929, der wie keiner für die deutsche Emigration zu sprechen befugt ist, fährt fort. Leicht gibt es eine Unterschiedlichkeit. Voilà. Je vais te donner des tas d'or. Tu m'as donné des ordres pour 26. Bon, alors, maintenant, mon paquet de Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir haben noch nichts darüber sichtbar werden können, was wir zu unserer Bedienung vorstellen sollen. Ce paquet, qui c'est qui m'a donné ce paquet là? Michel, mais tu dois ça. Pourquoi? Wir haben auf keine helle Barbiere gewartet, wenn die Lebensnotwendigkeit unserer Väter in uns knüppelt. Menschenmögliche Freiheit. Die Menschen... Ein Kühler soll er haben. Ja, ja. Eigentliche Aufgabe. Es beginnt alle Tage neu. Der Düsternis der späten 30er Jahre ist die Schweizer für die Hoffnung der Deutschen. Aber das ist ein ganz kleiner Teil von der Witz, den ich habe. Ich habe in der Westlich oben habe ich zwei riesige Zeilen voll Witz, die ich noch habe. Ich bin nämlich früher, als ich noch ganz jung war, bin ich zum Lumpensammler gegangen und habe dort aus der Hälfte alle Witzseiten auszählen, jede einzelne ausgeschnitten und die Couverts da. Jetzt aber die ganze Bibliothek habe ich mit Witz. Die nützt mich ja eigentlich nichts. Also wenn ich sage, ich suche jetzt Tubakwitz, dann kann ich wohl schauen unter Tubak. Aber es hat in diesen Büchern einen Haufen Tubakwitz. Ich müsste die Bücher alle durchlesen und all die Witze auch noch klassieren, bis dann das perfekt wäre. Und das würde ich leider, ich würde zum liebsten sie verlangt, Heikland anfangen, das zu machen. Geh Witze klassieren. Geh Witze klassieren, ja, das würde ich gerne machen. Es gibt alles, ich habe daheim einen Haufen Schallplatten. Ich möchte von diesen Schallplatten möchte ich auch eine Kartothek legen. Ganz genau, dass ich alles schön finde. Das ist nicht erfasst. Ich möchte das auch gerne machen. Ich möchte heute gerade an. Damit. Es gibt einen Haufen Arbeiten, die ich gerne machen will, die ich gerne machen und gleich machen will. Aber da komme ich nie dazu. Ich habe so viel andere Arbeit und kann das nicht machen. Aber warum denn 300'000 Witze? Die lachen nicht übereinander selber. Wie? Warum denn 300'000 Witze? Ja, es sind ungefähr so viele, die habe ich einfach nach Stichworten klassifiziert und bin dann auch im Telefonbuch gewesen. Und der Wissel Witzzentrale, ja, das hat Firmen gegeben, und so, wo bei mir Witz bestellt haben. Ich habe zum Beispiel für ein grosses Warenhaus habe ich jahrelang immer hinten drauf eine Seite Verkäuferinnenwitz gehabt. Das Zigarrengeschäft hat wollen etwas Lustiges machen und hat mich angefragt, ob ich Raucherwitz habe. Ein Kleidergeschäft hat einen Hosenprospekt rausgegeben und hat gesagt, ob ich Hosenwitz habe. Da habe ich mir so geschaut, unter H, Hose. Und bin dann tot unglücklich gewesen, dass ich vielleicht noch Haufen Hosenwitz hatte in den Büchern oder in den Zeinen, die ich noch nicht ausgeschnitten habe, noch nicht verarbeiten konnte. Ich habe auch für den Nebelspalter einen Haufen geschrieben früher. Oder immer wieder, wenn der Fussball-Weltmeister auf der Doppelseite mit Fussballwitz und dann mit einem Katzenwitz. Oder kann ich sehen, dass man wieder verfehlt. Was ganz erhöht war, und die Studien der Nationalen die Weltchronik des Historikers Jean-Rodolphe von Salis, die wöchentlich die internationalen Ereignisse zusammenfasst, wird zur schlechten, gültigen Darstellung des Geschichts. Was die Schweizer als selbstverständlich empfinden, eine an der Wahrheit orientierte Benachrichtigung, ist zur Spezialität des neutralen Kleinstaats geworden. Nach dem Kriege erzählt der Tschechoslowake Jan Hermann in Prag, vor 8 Jahren begann hier unser Land ein Weg voll von Leiden, Schmerz und Tränen. Die Tschechoslowakei wurde von Deutschland besetzt und verlor dadurch seine Freiheit. In dem Kriege, der bald nach der Besetzung unserer Heimat ausgebrochen war, haben wir den einzigen Ausweg aus unseren Leiden gesehen. Wir wussten nämlich, dass die Wahrheit siegen muss und die Wahrheit kann nicht an der Seite verfolgen. Wie in allen Ländern, die durch Deutschland besetzt wurden, auch in der Tschechoslowakei, blieb die einzige Verbindung mit der freien Welt durch das Radio. Es war in der Zeit, als die Deutschen in unserem Lande jede freie Rede, jedes freie Wort, ja sogar unsere Mutter teilweise verboten haben. Wir leben nicht mehr in freien Menschen, unsere Vater. Alles Herren, die Truppe erhält die Genehmigung, die Schweizer Grenze unter Vorbehalt zu überschreiten. Besteht die Möglichkeit, dass wir wieder zurückgewiesen werden. Ich habe das Ihnen befehlsgemäß bekannt zu geben. Dann in einer Kolonne nicht klar, Reihen rechts um. Einzeln übertreten. Die Flüchtlingszüge, mit Glück und Ungewissheit überladen, rollen durch das Land. Zwei Loblieder auf das Radio von 1974 und 1935. Aber die Pflicht der Solidarität mit den Leidenden ist nicht vorbei. Sie dauert an und bleibt für immer mit der eidgenössischen Existenz verbunden. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das auf das Vermächtnis Henri Dunants verpflichtet bleibt, findet Arbeit in Hülle und Fülle. Selbst wenn wir alles getan hätten, sagt sein Präsident in den schwierigen Kriegsjahren Max Huber, hätten wir gerade nur unsere Pflicht getan. Wenn das internationale Komitee vom Roten Kreuz denen, die an seinem Werk mitarbeiten, tiefen Dank schuldet, so hat unsere Institution als Ganzes, als Arbeitsgemeinschaft, keinen Anspruch auf Dank. Vielmehr sollen wir dankbar sein, dass wir an diese Arbeit gestellt sind. Unseren Dank wollen wir bezeugen durch den Ernst, die Beharrlichkeit und die innere Freudigkeit, mit der wir an unsere Verantwortungen, die schwersten wie die bescheidensten, herantreten. Im Schutz der bewaffneten Neutralität hat das Rote Kreuz in den Kriegsjahren seine Mission erfüllt. Es hat sie erfüllt, weil es die Mahnung eines seiner Mitbegründer nicht gerade wie viel beherzigte, mit Hoffnungen nachzuhalten, die Peter Linus hier aus Röhrfurt. Ich wünsche allen Förderbauern eine geistreiche Kameradschaft, dass die Verbundenheit wirklich darauf nehmen. Die Armee ist nicht nur ein Instrument der Abwehr. Sie zieht die junge Generation der Schweizer zur Gemeinschaft. Mechanisieren, Motorisieren, neue Bewaffnungen werden die Züge des Heeres umgehen. Aber der alte Geist der Armee ist gleich. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich nicht nur die Armee gewandelt, sondern auch der Bundesstaat, den sie schützt. Und zwar hat die alte Verfassung der Eidgenossenschaften bestanden, aber sie wird seit der Jahrhundertwende durchschnittlich alle 40 Monate des Neuen bestimmt. Die größte Aufgabe ist, ist die Gemeinschaftsstelle, ist die wenige, die Gemeinschaftsstelle. ersten Atomkrieg in der Lage, sie zu lösen. Sie werden nur einen Zentralstaat. Also müssen auch seine Mittel und seine Verwaltung wachsen. Sind wir alle und normalerweise sind wir kalafierte Schädel. Das hat sich so mit den Jahren entwickelt. Das hat sich von 69 her, jetzt mal längere Mal gegeben, bis jetzt auf Vollglatzen. Es ist ganz verschieden. Aber ich würde sagen, die da sind, sind alle zusammengekommen. Und ich muss auch erwähnen, da, es gibt nicht Frauen. Das gibt es auch. Und die werden das Wahnsinn gewählt, selten erwähnt. Es gibt auch mal zum Beispiel eine Tüte da hinten. Als ihr gesagt, sie würden auch gerne etwas Sachen finden. Es ist auch wichtig, dass nicht immer noch andere Eventos und andere. Sind Sie einverstanden, ich muss mir jetzt anfangen, dass wir nur vier Männer sitzen? Und nun erhebet die Schwurfinger der rechten Hand und sprechet mir nach. Wir kaufen eine Hakerküche. Ich höre es! Es gab die viele Beispiele von so gewaltsamen Auftritten von euch. Wir werden jetzt noch mal zwei. Wir haben die Juni im Druck und haben hier das zweite, wir haben Ende September in Schaffhausen anlässt mit einem Punk-Konzert. Dann haben wir für Kräfte Krawall in diesem Schaffhausen gesorgt. Es gibt sechs Verletzte geben. Wir müssen im Spital behandelt werden. Es wird in jedem Konzertsaal auf böse ausgesehen und teilweise auch auf die Straße. Zwei Beobachter von diesem Krawall haben wir in der Mitte. Thank you. jetzt gehört, die zwei Beobachter, wir sind auf unserem Gebiet gewesen, ich weiß nicht, wer was gemacht hat. Gestern der Vater dann der Tod, wir bürger an der Schweiz und die Zabi ganze Krise, die große Giga, Giga, Giga. Was man immer wieder in der Hochzeitszeitung findet, Bekanntmachung, es wird verordnet, dass der hiesige Hafen der Ehe nun endlich mit einem gelegten Ziel wird. Dann älter Leute gesagt, dass der Momentan vom Haus, also es sind ja nichts extrem, angegriffen wurde, angehört wurde, angespuckt, belästigt. Da ich mit einer Kräfte gefunden und gesagt habe, er sind ja ganz gerne dafür, dass sie die Ehe rechts gerichtet haben, nicht rechts. Und das war das erste Mal, da muss ich sagen, dass man alles im Schaden hat, macht damit mehr. Ich habe so reingegangen am Konzert, dass ein Schwimmmann spielt und super. Total lässig sind, der Pogo-Tanz, jeder hat sich gefreut, so plötzlich tun sie von uns, dass wir Nazis raus und wir, also Wir sind da hingefahren und haben am Mittag schon Punk gesichtet. Wir sind also am Bahnhof gesessen und dann habe ich also noch die Leute ein klein bisschen zu besänftigen, weil sonst das Konzert hätte ausfallen können. In Brecht überlappt die Dirtsch 1939 schrieb der General über einen letzten Rapport, den er mit dem Wappen von seinem Staat entkam. Juni 1945. In diesen Wandern, wo der Vater denkte, sie gehen jetzt in den Heim, sie gehen alle für Geld wieder heim. Der General hat der von seinen Leuten gegeben, dass er sich von Bürgern und Soldaten benötigt. Spannend. heute mehr Sprüche zum Hochzeit gezeigt. Wenn Sie noch etwas wissen, Radio DRS, Noten und Notizen, Postfach 8042 Zürich, 8042 Zürich. Also in einer Woche zum Thema. Zum Abschluss noch das Hochzeitstelegramm. Dass Bürger und Soldaten ergänzen. Ich will damit sagen, dass Bürger und Soldaten ist, dass ein Soldat, der ein Bürger ist, wird der ganze Mann. Wir lehren als Bürger vom Soldaten. Wir lehren dir, wir lehren Hemd sie vor allem gegenüber uns selber. Ereignisse, die Zusammenhang und kleine Geschichten am Rande des großen Geschehens. Und der Soldat lehrt auch vom Bürger. Erhebt nicht den Anspruch an Vollständigkeit. Er lehrt, wenn sie dienst, sondern wirklich ein Land zu lehren. Längst, das Land, wo deine Bürger davon ist. Er lehrt auch, dass im Soldat eine Person vorhanden ist, eine Person von einem freien Bürger. Darum ist es so, dass unsere Demokratie, wie wir Schweizer sie verstanden, und die allgemeine Wehrpflicht, wie sie in unserer Bundesverfassung steht, untrennbar zusammengehört. Der General hat an dem Rapport miteinander weiter gesagt, der Krieg sei ein fürchterliches Unternehmen. Schon im Jahr 1944 hat das Unter, es würde Herrschrecht nicht gelten. Das unverrückbare Ziel unserer Landesverteidigung ist, Krieg vom Land gern zu haben. Wenn es das nicht gibt, durchzustehen, wird es überleben, aber überleben wird als Nation, erst als Staat und als Volk. Wir zählen sie sicher den Einsatz. Unsere Wehrbereitschaft ist also eine Wehrbereitschaft gegen Krieg. Wir erleben heute eine organisierte Kampagne gegen die Wehrbereitschaft. Es sind auch verschiedenartige Kräfte am Werk. Wir müssen die Kampagne feststellen. Wir können die Kräfte nicht einfach unterdrücken. Es genügt auch nicht, wenn wir es einfach dagegen wehren. Wir müssen die Initiative halten, offensiv und hier vorgehen. Was heißt das? Wir müssen unsere Landesverteidigung neu bedenken. Thank you. same law which governs all living things. And this law dictates that every living thing maintain its existence exclusively by depriving other living things of theirs. So it has always been, and so it shall ever be. Man is a beast of prey. History proves that man is a beast of prey. The beast of prey conquers countries, founds great realms through the subjugation of other subjugators, creates states, and organizes civilizations exclusively to enjoy his booty and peace. Attack and defense, suffering and struggle, victory and defeat, domination and servitude, all sealed with blood. This is the entire history of the human race. Gegebenen Anlass.